Ja, dann auch nochmal im Namen der Moderation herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Wir sind der Euro? Fragezeichen. Für die Europäische Union und die Eurozone hat das Jahr 2010 im Grunde begonnen, das Jahr 2011 im Grunde begonnen, wie das Jahr 2010 geendet ist. Während Indien, China, Russland und Brasilien aufgrund ihres starken wirtschaftlichen Wachstums schon als die nächsten Weltmächte gehandelt werden, schafft es die Europäische Union immer noch nicht über ein sehr geringes durchschnittliches Wirtschaftswachstum hinauszukommen. Was viele als noch deutlich schlimmer betrachten, ist das Vorzeigeprojekt, die Währungsunion, dass dieses Vorzeigeprojekt europäischer Integration immer noch mit der Staatsverschuldung zu kämpfen hat und diese Krise der Staatsverschuldung bisher noch nicht überwunden worden ist. Dass man bereit ist, alles zu tun, um Länder wie Griechenland und Irland vor dem Staatsbankrott zu bewahren und damit die europäische Währungsstabilität zu sichern, hat Angela Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos zu Beginn dieses Jahres noch einmal festgestellt. Ich zitiere: Es gibt keine Euro-Krise, sondern eine Schuldenkrise. Der Euro ist unsere Währung, er ist mehr als eine Währung, er ist das Europa von heute. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Nebenbei sei noch bemerkt, dass sie im Vorjahr noch gefordert hatte, diese Länder, also Länder wie Griechenland und Irland, aus der Währungsunion auszuschließen oder ihnen doch zumindest das Stimmrecht in der Europäischen Union zu entziehen. Keines von beidem geschah. Dafür wurden Sparprogramme oktroyiert, die in Ländern wie Griechenland und Spanien zu Unruhen führten. Und aus diesem Anlass wollen wir nun heute einmal uns genauer mit der Europäischen Zentralbank beschäftigen. Bevor ich es an den Referenten weitergebe, der jetzt schon vorgestellt worden ist, vielleicht noch zwei Sachen zum Ablauf. Wir wollen eine relativ strikte Trennung zwischen Vortrag und Diskussion haben. Das heißt, erst kommt der Vortrag, danach machen wir eine kurze Pause und danach kann dann diskutiert werden. Ja, dann starte ich. Ja, vielen Dank. Ich werde also sprechen über den Euro und die Beziehung des Euro zur Identität der Europäischen Union. Das ist ein relativ komplexes Thema und deshalb achte ich darauf, dass das, was ich hier vortrage, entsprechend strukturiert ist. Es klingt dann etwas formalisiert, aber das ist sicher ganz hilfreich fürs Zuhören. Ich würde also anfangen erstmal mit einigen einleitenden Bemerkungen zu diesem Zusammenhang zwischen Geld überhaupt und einer gesellschaftlichen Identität, die sich besonders in einer Krise geltend macht. Dann zweitens über die Herausbildung der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union. Und dann kann man daran sehen, warum dieses Projekt einmal eingeführt worden ist und wie sich dieses Projekt der Wirtschafts- und Währungsunion von den ursprünglichen Intentionen doch entfernt hat. Bei dieser Wirtschafts- und Währungsunion geht es, was die Wirtschaft betrifft, um das, was man gemeinhin mit dem Schlagwort oder der Theorie des Neoliberalismus bezeichnet, und bei der Währungsunion um eine sogenannte monetaristische Ordnung. Und das werde ich drittens erklären, was man darunter zu verstehen hat. Diese beiden Ordnungsvorstellungen, Neoliberalismus und Monetarismus, sind in vieler Hinsicht identisch. Und wenn man in diesem dritten Punkt dann gewissermaßen die Logik dieser Identität auf wirtschaftlicher und auf monetärer Ebene hat, kann man sich angucken, wie diese Identität dann zwangsweise in der gegenwärtigen Krise durchgesetzt wird. Das wäre Punkt 4. Ich fange also an mit dem Zusammenhang zwischen Geld und einer gesellschaftlichen Identität, wie sie sich in einer Krise besonders darstellt. Der Ausgangspunkt ist ja, wie hier angegeben worden ist, die Verleihung des Aachener Karlspreises an Jean-Claude Trichet. Und das ist schon bemerkenswert deshalb, weil der Karlspreis eigentlich vergeben wird an Personen und vor fast 10 Jahren ja auch an den Euro selber, was ja irgendwie sehr erstaunlich ist, dass man also den Fetischcharakter der Ware gewissermaßen, dass man die Beine verliehen hat. Und